als Maul, Scheißfotze! We'll be right back. juiz Ron, no programa Meio das Oito. Falando, juiz Ron, no programa Meio das Oito.